dan met u bij Wiesinge. Zu Hause dort, wo meine Wiege stand, dann denk ich, es war hier ganz in der Nähe, wo ich als Kind mein erstes Kleeblatt fand. Ich habe es behutsam aufgenommen, wie einen Schatz in meine Hand gelegt. Ich dachte mir, nun werde ich bekommen, was ich als Wunsch in meinem Herzen regt. Kleines Kleeblatt, liebes Kleeblatt, mit mir blätten, werd ich finden, der hat Glück, ich glaub daran. Mit den Jahren aber habe ich erfahren, dass kein Glück sich von alleine fühlen kann. Kleines mit mir blätten, wer dich findet, der hat Glück, ich glaub daran. Mit den Jahren aber habe ich erfahren, dass kein Glück sich von alleine fühlen viele hundert Schwestern, mit einem Blättchen weniger als du. Ich such dich heute genauso sehr wie gestern. Dein Zauber lebt in mir, was ich auch tu. Kleines Kleeblatt, liebes Kleeblatt, mit mir blättern. Der hat Glück, ich glaub daran. Mit den Jahren aber habe ich erfahren, dass kein Glück sich von alleine fühlen kann. Kleines Kleeblatt, liebes Kleeblatt, mit mir blätten. Wer sich findet, der hat Glück, ich glaub daran. Mit den Jahren aber habe ich erfahren, Glück